zu einer neuen Folge. UFO. Podcast. Gib mir ein P. P. O. O. Das dauert viel zu lange. Ich sage Podcast, du UFO. Sagst UFO. Podcast. Bravo. Bravo. Palavo. Hey, wir sind's wieder. Woo. In einem Raum. Nimmst du schon auf? Kann ich eine mega Anekdote erzählen? Du bist hauch aus, nein. Mensch, ey, was soll der Geiz? Wir sind immer wieder heute in einem Raum zusammen. Die beste Anekdote am Anfang heute. Einfach nein, überhaupt gar nicht. Ich hab keine Anekdote zu erzählen. Ist es nur so, dass wir quasi heute wieder unverfälscht gegenüber sitzen. Also Skype kann nichts kaputt machen. Wir sitzen genau gegenüber. Wir können uns berühren, warte. Wir berühren uns kurz. Das waren unsere Penisse. Ja. Penis-Gag zu Anfang. Sehr gut. Gleich, um so ein bisschen klar zu machen, wo wir heute hinwollen. Und es ist doch so, kennst du dieses Video von den Star Trek-Leuten, wo das Wackeln des Raumschiffes rausgemacht wurde und man nur die Leute sieht, wie sie krampfhaft versuchen, irgendwie so ihre Show durchzubringen? Genau das ist bei uns heute irgendwie. Die technischen Fähigkeiten sind da und man sieht, unsere Fähigkeiten liegen heute ein bisschen brach. Das heißt, wir wackeln gerade irgendwie auch so rum. Ich glaube, wenn man bei uns auch alle technischen Maßnahmen rausnehmen würden, also der Equalizer, der Regulator, der Terminator, der Devastator, der Annihilator, wenn man all das rauskürzen würde, würde relativ wenig bei uns übrig bleiben. Tatsächlich. Und das wird heute mal eine nackte Folge. Heute sind wir nackt. Wir ziehen uns heute aus, emotional, bis auf den letzten Rest, auf die Essenz, bis auf das Donutloch haben wir uns heute reduziert, um euch heute mal endlich wieder eine gute Folge zu präsentieren. Denn man muss ja sagen, die letzte Folge war nicht ganz so hundertprozentig gut. Wir waren nicht da. Wir haben auch eine harsche Kritik bekommen von... wie ist er? Wir gehen jetzt eingehen. Mittlerweile von konstruktiver Kritik, gehen wir schon einen Schritt weiter in Richtung, wir therapieren die Moderatoren in der Hoffnung, dass wir sie irgendwann so bekommen, dass sie komplett ausgeglichen da stehen. Klar, du, Podcast UFO ist auch primär ein Therapieprojekt für mich. Also wir therapieren Zuhörer und Zuhörer therapieren uns. So habe ich mir das eigentlich von Anfang an vorgestellt. Nur wir therapieren Zuhörer schlecht und sie therapieren sehr schlecht, uns gut. Ja, aber wir haben sehr, Beispiel. Sehr viel Geld. Ja. Und zwar haben wir einen Kommentar bekommen von Stefan Schwier, vielen Dank dafür, auf unserer Webseite. Und zwar hat er geschrieben, bezüglich auf die letzte Folge, die Folge war ein wenig melancholisch, aber nicht schlecht. Also erstmal okay. Vielen Dank dafür. Wollen wir erstmal vorlesen oder Satz für Satz direkt durchgehen? Okay. Ich würde erstmal kurz drüber fliegen, einfach mal einen kurzen Eindruck geben und dann können wir nochmal alles direkt. Stefan hat ein bisschen durchblicken lassen, weshalb. Nämlich die Angst, seine Zeit zu verschwenden und damit die Chance auf eine gute Zukunft zu verbauen. Ein Gefühl, was jeder kennt, die häufig auftauchen in Lebensphasen oder Situationen, wenn man mehr auf andere achtet als auf sich selbst. Fader Beigeschmack von Selbstmitleid, was aber vollkommen normal ist. Was ich lustig finde, ist, dass ich ihn so beneide um seine Karriere, er aber trotzdem glaubt, es nicht zu schaffen. Sprich durch Anführungszeichen, wo keine Sinn. Das, doch, genau das, das ist genau der erste Punkt. Ich finde es einfach so ein geiler Satz, so Widerspruch in einem Satz. Ich beneide ihn um seine und dann in Anführungszeichen Karriere. Ich find das so oder was auch immer das gerade ist, was er anbietet. Das ist so gut. Das genau sagt, oh, ich bin so neidisch auf deine Freundin. Das ist so, what? Ja, danke, aber also finde ich herrlich. Karriere auch einfach mal falsch geschrieben. Ich weiß nicht, ob das ein Gag sein soll, dass er das Wort Karriere bei dir falsch schreibt. Vor allem, da ist dieser eine Satz, der anfängt mit einem, er hat durchblicken lassen, weshalb. Ja. Wo ich auch nicht ganz verstehe, was dieser Halbsatz in diesem Satz soll. Oder ob der noch irgendwo hinführt. Wird das wieder vollendet? Nee, oder? Nein. Der wird nicht vollendet, der Satz. So, für uns hat sich die erste Dose Booster aufgemacht. Ab jetzt geht es stimmungsmäßig back. Ja, aber finde ich ganz interessant tatsächlich, weil er analysiert, dass die Folge melancholisch ist, weil es dir schlecht geht. Was nicht stimmte, weil es eigentlich mir letzte Woche schlecht ging. Ja, das stimmt, aber und ich meine emotionalen Probleme durchzuarbeiten hatte. Nee, das habe ich auch gemerkt. Also deine emotionalen Probleme hast du irgendwie auf meiner Befindlichkeitslage irgendwie abgestapelt. Ja, aber ich verstehe gar nicht, wie das sein kann, dass wenn es mir schlecht geht, du schlechter performst. Also bist du so ein empathischer Mensch? Ich bin ein Reaktionstyp. Ja. Und wenn ich merke, dass Gags nicht ankommen, werde ich unfassbar schnell, falle ich in ein sehr tiefes Loch. Und da weiß ich ja nicht, wie ich da rauskomme, weil ich dann immer denke, boah, halt einfach die Fresse. Ja, ich gebe dir auch immer Thumbs up hier. Wenn ich kann mir selber nicht zuhören. Gebe ich dir immer direkt Thumbs up, wenn Gag gut war, einfach um direkt positives Feedback zu geben. Man kann mich extrem gut machen, indem man sehr oft lacht und sehr extrovertiert über meine Witze lacht. jetzt bin ich top drauf für diese Folge. Ja, absolut, klar, natürlich. Darum geht's. Aber das ist auch normal. Also man ist ja auch mal so eine Symbiose zwischen Zuhörer und Ablieferer. Mhm. Und man kann nur abliefern, wenn man halt auch dementsprechend die Reaktion bekommt. Und ich glaube auch, dass wir zu dem Schlag Menschen gehören, also einfach natürlicherweise, dass wir auch Bestätigung brauchen einfach. Und von Bestätigung leben. Alle die Leute, die sind irgendwie vor Mikro, vor der Kamera was machen wollen. Ja klar, natürlich, weil wir glaube ich, funktionieren nur mit objektiver Rückmeldung, dass wir sagen, okay, die Person lacht, die Person hat mir einen Daumen hoch gegeben. Das ist objektive Rückmeldung im Gegensatz zu anderen Menschen, die dann so Sachen wie Zuneigung und Mitgefühl und Liebe und so Kram haben. Boring! Gay! Was man vielleicht nicht ganz so gut abmessen kann, deswegen also wenn ihr uns gut findet, bitte sagt uns regelmäßig, dass wir gut sind, weil sonst werden wir melancholisch. Da gibt's diesen Gag, melancholisch. Wenn ihr uns nicht gut findet, dann sagt euren Feinden, wie ihr uns findet. Habe ich auch noch nie ganz verstanden. Ich nicht. Das sagen Straßenkünstler und schlechte Comedians sagen das immer. Ja. Empfehlt mich weiter, wenn ihr mich gut fandet, wenn ihr mich nicht gut fandet, macht es trotzdem. Das ist immer dieser Rausgehersatz, wo der immer herzliches Gelächter erntet, wo ich mir auch frage, warum? Wo ich dann auch als jemand, der sich mit Comedy beschäftigt, am Rand stehe und einfach nur mit dem Kopf schüttel und ein bisschen böse in die Runde gucke. Ist das euer Ernst? Wo ich mir auch plötzlich in den Kreis stelle, der sich da gebildet hat. Was sag, soll das? Ja, ganz kurz. Seriously, kommt ihr mal ganz kurz rüber? Ganz kurz runter was, ein bisschen. Was war warum das? Warum habt ihr da gelacht einfach? Was genau, soll das? Analysieren, aber da muss man nachfragen, warum? Das ist ja auch eine Hausaufgabe an euch. Wenn ihr lacht oder Leute lachen und ihr habt nachher gedacht, warum haben wir da eigentlich gelacht? Sprecht das mal an. Macht euch das mal bewusst, warum ihr da gerade lacht. In 90% der Fälle aus Quatsch oder aus Dazugehörigkeitsgefühle. Oder absolut. Warum? Ich habe dir in der Woche den Link geschickt zu diesem Britain's Got Talent. Ja, die habe ich direkt weggedrückt. Ach nee, Ding. Das habe ich gesehen. Aber den fand, den ich, den fand ich so lustig, gesehen. Weil man fragt sich ja oft, wenn man so Gags hört, so was ist der schlechteste Gag der Welt? Und in welcher Situation wird der präsentiert? So und wie muss man sich das vorstellen? Und es gab eine Szene bei Britain's Got Talent, so einer klassischen Talentshow, wo man eben, wo Personen auf die Bühne gehen. Ja, das Supertalent auf drei Jurys. In Britannien. Ich weiß doch nicht, kenne mich da nicht aus. Auf jeden Fall war dann eine Frau, die meinte, sie war auf einer Comedy School, hat einen Comedy-Kurs gemacht für 200 Dollar. Ohne Scheiß, mal kurz da schon Stopp. Es ist der uncoolste Einstieg in ein Comedy-Programm. Ist, ja, ich bin die so und so, Elisabeth Dreischoff und ich kann, ich mache jetzt Comedy und weil ich war auf einer Comedy-Schule. Ja, aber dann von, würde die so anfangen, failen. Ich glaube, von Simon Cowell heißt der Typ. Die perfekte Antwort, wie viel hast du dafür gezahlt? Ja, ja. Was wirklich scharf ist, weil das ist genau richtig. Und dann so 200 Dollar und er halt, okay, good luck. So, jetzt kommt der 200-Dollar-Gag. Arme verschränkt, zurückgelehnt, okay, good luck, come on. Jetzt kommt der 200-Dollar-Gag. Und vor allem, ich finde es auch so lustig, weil das ist natürlich auch wieder ein Bilderbuchbeispiel für das Publikum schwingt in der Meinung und Stimmungsschwankung, ja. Also, das heißt, sie kommen dann auf die Bühne und sagt, okay, jetzt kommt mein Witz. Are you alright? Und alle, yay! Also wahnsinnig unverdient, yeah, wahnsinnig gute Laune. Da denkst du, okay, geil für einen Comedian, ideal. Ja, genau, aber ist es nämlich auch so, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt ein Stand-Up hört, dass man, weil man im Publikum sitzt, lacht und wirklich zu Hause vom Rechner vielleicht gar nicht lachen würde? Kann gut sein. Kann das sein? Ja, wahrscheinlich sagt man noch zu Hause vom Rechner oder ist das auch schon so ein Ding? Also ich schon, ich lache schon ab und zu. Du sagst vom Rechner, sagst du auch. Ich sag LOL dann laut halt. Okay. LOL und schreib das dann. Aber auch vorm Rechner. Vor deinem Rechner. Ja, ich weiß nicht, warum du das jetzt so betonst, aber ich finde es lustig, dass ich das gesagt habe. Der Rechner? Ja, dass ich plötzlich anfange, wie ein 50-Jähriger zu sprechen. Echt? Ich dachte, Rechner wäre so LAN-Party-Sprech. Nein. Nee? Die sagen Desktop-PC. Nee, die sagen schon Rechner. Oder das ist Äquivalent zu dem englischen Machine. Oder Funbox. Meine Funbox. Oder haben die vielleicht auch Namen für ihre? Ist eine Einbahnstraße, wir gehen auf jeden Fall raus. Zurück zu dem Auftritt von dieser Frau, die gesagt hat: Are you alright? Yay! No, you are all left. Und dann einfach komplette Stille. Nee, erstmal war Stille. Dann gab es diese geilen Umschnitte auf Leute, die sich fragend angeguckt haben. Im Publikum so. Also, Schnitt auf Publikum, alle katastrophal. Eine Freundin war irgendwie dabei. Genau, die Freundin ist ja das Allerbeste. Die Begleitung im Publikum, dann einfach so die Hände vom Mund so. What the was zur Hölle? Was zur dann Hölle. Schnitt auf hinter die Bühne, alle auch Kamera, Kabelhilfen und so, alle völlig verwirrt. Und dann plötzlich hört man ja bei, was natürlich ganz lustig ist, bei Supertalent, hat man immer diese Buzzer, genau, wenn Leuten das gar nicht gefällt, wo man sofort raus ist. Und plötzlich wird diese awkward Stille nur durchbrochen von diesem Buzzer-Sound, dieses so eine Kettenreaktion von vier. Einfach gnadenlos weggebuzzert. Was die beste Reaktion auf einen schlechten Gag ist, das ist wirklich die beste Reaktion. Stille und dann was schon einfach mal geil ist, dass man auch direkt nach dem ersten Gag schon jemanden rausbuzzert und dann einfach, also großartige Szene. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo ich auch dankbar bin, wenn man sagt, okay, der schlechteste Gag der Welt. Und da kann man analysieren, warum hat der Gag nicht funktioniert? Warum war der nicht lustig? Weil die Stimmung war gut, 200 Dollar wurden ausgegeben für diesen Gag. Im Grunde die Erwartungshaltung alles war gut. Die Erwartungshaltung aber auch, war sehr hoch. Aber auch dankbar. Also man hätte auch nicht gewünscht, dass es einen guten Gag für 200 Dollar. 200 Dollar ist auch nicht so viel. Ne? Also man, nee, und die war schwarz, kann man auch mal sagen. Die war schwarz. Ob man das sagen muss. Doch, und da hat man gesagt, weiß also ich nicht. Da war dann auch nö. Das Publikum war überwiegend weiß und dachte, du meinst, für sie ist das viel Geld, oder? Das wäre schön. Worauf willst du hinaus? Für ihren Stamm wäre das viel Geld. Dafür hat sie drei ihrer Kinder verkauft. Ja. Für 200 Dollar. Und ihren Mann Ziegen. Ein Pferd. Was? Ja. Du musst lachen jetzt ein bisschen. Ja, okay. Ich falle hier in so ein Loch. Jetzt ist es wieder vorbei. Ja, okay, mein Gott. Ja, und das ist wirklich. Es war auch vor allem, hat es wenig Sinn ergeben. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem dieses Gags. Ja. Dass der Sinn einfach gen Null strebte. Weil you're all left. All left. Ja. Es gibt keinen Sinn, wenn das gesamte Publikum auf der linken Saalseite gesessen hätte, dann hätte es Sinn ergeben. Aber es war einfach so losgelöst, es hatte einfach keinen Kontext. Gags brauchen immer Kontext, kann man daraus ziehen. Man kann aus jedem gefällten Gag auch eigentlich daraus ziehen, dass eine Lehre ziehen. Wie aus einer Fabel. Und da wäre es halt die Lehre, dass man Gags immer in einem Kontext tun sollte und es immer auch irgendwie Sinn ergeben sollte. Kann man wirklich aus jeder Fabel eine Lehre ziehen? Ja, klar. Gib ein Beispiel. Die Fabel mit dem Bären und dem Skorpion. Da kann man rausziehen, dass man Bären und Skorpione nicht in einem Gehege halten sollte. Das ist, glaube ich. Nee, das war letztes Wochenende im Zoo. Ich meine die Fabel jetzt. Ah, okay. Die Fabel, daraus kann man ziehen, dass Bären Skorpione zum Fressen gern haben. Nee, es war ein Frosch, glaube ich. Und ich glaube, die Fabel geht so, dass der Skorpion will über einen Fluss und der Frosch und kann nicht. Und der Frosch sagt: Jo, Alter, was geht? Ich gehe jetzt über den Fluss hier rüber, du kannst nicht. Und dann sagt der Skorpion: Nee, du kannst mir helfen. Und dann sagt der Frosch, ja, aber... Aber der Frosch darf nicht mit dem Skorpion gleichzeitig an einer Seite sein. Und der Bär darf nicht mit dem... Der hat einen Fuchs auf der anderen Seite, warten noch, es gibt nur ein Schiff. Und genau, das ist eigentlich, man macht dieses Rätsel noch besser, indem es statt einem Boot einfach ein Skorpion ist, einfach, der dann random sticht. Zufallsfaktor noch mit drin. Oder eine Schildkröte, die das Boot ist, auf dem Wasser. Ja, das stimmt. Und dann sagt der Frosch, ja, aber du stichst mich ja. Und dann sagt der Skorpion, nee, hundertprozentig, warum sollte ich den stechen, dann würden wir ja beide untergehen. Und dann sagt der Frosch, ja, okay, es ergibt Sinn und nimmt den Skorpion auf seinen Rücken, schwimmt durch einen halben Fluss und auf der Hälfte des Flusses sticht der Skorpion den Frosch, beide sterben und im Sterben fragt der Frosch noch so, ja, Alter was, warum? Was war das jetzt für eine Aktion? Warum hast du mich gestochen? Und dann sagt der Skorpion, weil ich ein Skorpion bin. Weil ich dumm bin. Und die Moral soll so ein bisschen sein, dass Rassismus im Endeffekt ist es eigentlich, dass Vorurteile tatsächlich wahr sind. Und dass der Frosch wirklich verdammt gut daran getan hätte, wenn er den Skorpion einfach auf der anderen Flussseite zurückgelassen hätte. Im Grunde ist das die Botschaft. Ist es immer so einfach? Ja. Ist ein bisschen Ockhams Rasiermesser. Ich schmeiße heute mit solchen Sachen um mich. Oi. Die einfachste Erklärung ist immer die richtige. Genau wie bei diesen Lehren vom Struwwelpeter. Mhm. Dieses im Internet auch sehr gefeierte deutsche Phänomen von Lehren. Also es ist sehr einfach. Der Suppenkasper, der halt seine Suppe nicht aufisst, immer dünner wird und im Endeffekt so dünn ist, dass er stirbt. Ja. Dann der Daumenlutscher, dem dann der Daumen abgeschnitten wird, weil er der böse Mann mit der Schere kommt, der nichts Besseres zu tun hat als Daumenlutschern. Was auch eine fragwürdige Moral ist, ne? Weil es wäre die. Was vor allem eine fragwürdige Moral ist. Weil es ja eigentlich keine Moral ist. Moral wäre ja, es gibt gewisse Gründe, warum du das nicht tun sollst. Zähne werden schief. Aber der Scherenmann ist ja genau die falsche Richtung, weil es ist ja sozusagen, es ist ja so wie eine Gott. Dadurch hast du ja gerade keine Moral, weil du so eine Art Gottfigur hast, die dann interveniert und sagt, ich schneide den Daumen ab. Das heißt eigentlich genau das Gegenteil von der Moral. Vor allem, es heißt ja auch eigentlich, dass du entweder. Du kannst zwei Sachen in deinem Leben machen. Du solltest dich an zwei Dinge halten. Entweder Suppe essen. Suppe essen, okay. Ja. Suppe essen, niemals Daumen lutschen und ein normales Leben führen. Oder so ein cooler Scherenmann werden, der Leuten die Daumen abschneidet. Ja, genau. Eigentlich, das ist immer schwer, wenn man in der Story den Protagonisten nicht ganz klar macht. Dann sagt so, ja ein geil, ein cooler Scherenmann. Ich will Berufswunsch Scherenmann. Ich bin ein cooler Scherenmann. Und ich will auch der Typ sein. Jeff, was machst du? Du kannst dein Bruder nicht den Daumen abschneiden. Doch, ich bin der Scherenmann. Aber er hat einen Daumen gelutscht. Schwierig. Ich habe die Geschichte sehr wörtlich genommen. Also, lass uns mal ein bisschen über Hörer reden. Ich finde, Hörer sind eine ganz fantastische Gattung Mensch. Hört mal kurz weg. Also kurz. Vor allem, wir haben genau die Zielgruppe einfach so. Wir reden gerade genau mit den richtigen Leuten über das Thema Hörer. Ich liebe ja Hörer. Es gibt ja verschiedene Arten von Hörern. Es gibt die man ganz gerne mag. Ich hingegen. Es gibt die man nicht so gerne mag. Ja. Und es gibt einfach, es ist einfach ein bunt gemischter Haufen und man findet wieder neue Dinge. Es ist wie so eine neue Gesellschaft. Es ist wie so eine Pralinschachtel irgendwie. Wenn man sie zu lange auf der Heizung stehen lässt, dann ist es eine große, ungenießbare Masse. Es ist irgendwie wie so eine Celebrations-Packung und wir haben halt nur die Bounties als Hörer, aber das ist ganz okay. Das ist eine sehr langweilige, ja, so sehr wie eine Bounty-Packung. Aber es ist immer toll, weil man trifft viele interessante Leute, man kommt aber auch an Leute, wo man sagt so, interessant. Und ich habe zum Beispiel... Aber auch an Leute, wo man sagt, geh weg. Ja, und ich habe zum Beispiel einen Tweet rausgehauen über Hexenverbrennung im Mittelalter. Und dann hat jemand drunter geschrieben als Antwort. Weil es aber auch ganz kurz ein Thema ist, das sich auch sehr bewegt. Also die Hexenverbrennung hat dir persönlich auch zu schaffen gemacht, oder? Aber warum hast du, man denkt sich auch immer, ich lese da immer vor und denke mir, warum hat er das jetzt wieder gemacht? Und denkt man dann immer, was ist gerade dein Bezug zu Hexenverbrennung? Na, ich habe tatsächlich irgendeine Sendung gesehen, in der Hexen vorkamen, also in der so eine mittelalterliche Welt porträtiert wurde, wo alles auf die Hexen geschoben wurde, was passiert. Und ich fand es einfach so eine tolle Weltsicht, dass man tatsächlich so magische Wesen in der Welt hat, die tatsächlich auch einen Einfluss haben. So. Die tatsächlich schuld sind an allem. Tatsächlich ein Problem sind, ja. Und wo man sagt so, ey, diese scheiß Hexen, wo einfach die Welt so einfach ist, dass man sagen kann, die Hexen sind für alles verantwortlich und die haben halt wirklich so magische Zauberkräfte, die halt dann irgendwie alles beeinflussen. Gibt's das heute, heute auch? Nicht so, ja, nee, aber heute kann man natürlich sagen, ist schon die menschlich. Schwarzen sind scheiße oder die Flüchtlinge sind scheiße, aber es hat nicht so diesen Bösewicht-Charakter so. Gab's da auch damals dann so Twitter-Profile irgendwie mit Hexen-Welcome und so? Ja, also, oder Five Things Witches Don't Say oder irgendwie sowas, ja. Da gab es ja auch so Randgruppen, die dann sagen, also ich nehme gern ein paar Hexen auf und dieses Hexenheim da hinten, das werde ich nicht anzünden. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie, es macht voll Sinn, diese Metapher geht voll auf. Ich glaube schon, da könnte man sich da auch irgendwelche Filter über seinen, ja gut, jetzt müsste man irgendeine lustige mittelalterliche Form von Facebook einfallen, über den Pranger. Markt. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich einen Tweet über Hexenverbrennung rausgehauen. Und Hexenverbrennung im Mittelalter. Und dann hat jemand drunter geschrieben, im Mittelalter gab es keine Hexenverbrennungen. Das war eine Erfindung der revolutionären und fortschrittlichen Renaissance. Also so ganz schnippisch. Ja. Also es war sarkastisch und besserwisserisch. Also es war maximal unangenehm und maximal. So, die tolle Renaissance. Nee, das war die tolle Renaissance. Und man denkt so, an wen appellierst du hier gerade? Du bashst hier gerade die Renaissance. Wem gegenüber? Welchem Publikum gegenüber? Bei wem denkst du, kommt das an? Ja. Wer sagt, ja stimmt, diese scheiß Renaissance, ey. Also das ist so ein gutes Feindbild, die Renaissance. So, das ist so, das und interessiert das mich. Das andere Großartige, was ich bei dir gelesen habe, ist ja, dass du einen Gag gemacht hast, der ein bisschen spitz war. Das war derselbe. Das war genau derselbe. Zum Thema Hexenverbrennung, ja. Und jemand geschrieben hat, wenn sich das jemand gegen einen anderen gerichtet hätte, dann wäre das ein ganz schön gemeiner. Wäre ganz schön geschmacklos gewesen. Wäre ganz schön geschmacklos. Was auch super gut ist, weil es halt so Next-Level-Moralkeule ist. So, wenn du was anderes getwittert hättest, wäre es geschmacklos gewesen. So, what? Also, wenn du etwas gegen Juden getwittert hättest, wärst du ein Antisemit. Ja. Also das ist großartig. Ich rege mich nicht darüber auf, was du gemacht hast, sondern was du hättest machen können. Dieses präventive Aufregen so. Also unglaublich. Ja, das ist dieses schon eingeatmet haben voller Wut, dieses aufgebläht haben und dann nicht wissen, wohin mit der Wut, weil man sich irgendwie verlesen hat. Ja, und vor allem, so. Ich stelle mir den Typen vor, dass er sich wirklich ärgert, dass ich nicht über eine andere Randgruppe getwittert habe, sondern über Hexen. So von wegen, ich kann mich jetzt nicht aufregen. So. Ach Mensch, wie schön es gewesen wäre, ja, wenn du was. Ich habe jetzt einen zweiten Account. Ich habe jetzt mir bei Twitter einen zweiten Account gemacht. Ja. Und da weiß ich nicht. Ist das diese Frau, mit der du dich immer triffst, oder was? Da kenne ich. Nee, das ist ein anderes Zweitprofil. Aber das ist dieses ganz. Das ganz Spannende bei Twitter, dass man einfach sehr schnell sehr wütend werden kann. Gerade auch bei Replyern. Und ich das nicht mit meinem Namen möchte. Ich möchte einfach nicht mit meinem Namen Hass streuen. Mhm. Da bin ich eigen. Und trotzdem möchte ich aber Hass säen. Und dafür habe ich mir jetzt ein Zeitprofil gemacht. Ich konnte einfach nicht mehr an mir halten. Du hast auch ein Zeitprofil bestimmt. Ich habe zwei, dritt und viert Profile. Und ich habe herausgefunden, also sehr viele Menschen haben das, um andere zu beleidigen einfach. Ja. Also der Kern ist ja, dass man andere Leute beleidigen will und das nicht mit seinem eigenen Namen können. Das ist diese Internet-Anonymität, die nicht gut ist, aber einem wahnsinnig hilft. Ein riesiges hilft. Problem ist. Es ist ein wahnsinniges Ventil einfach für einen. Es hilft einem so ein bisschen loszulassen. And when a whiskey drink, when a whiskey drink, oh, when a lyre ring, when a lyre ring, when the songs sit around on the good times, when the songs sit around on the bad times. Oh, Danny boy, Danny boy, Danny boy. I get knocked down, but I get up again. It never gonna beat me down. I get knocked down. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zur neuen Folge Podcast UFO. Podcast UFO. Natürlich heute wieder mit Stefan Titzel. Und Tietze und Florentin. Herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Folge. Folge 35 heute. Wir nähern uns schon langsam. Okay, erstmal ganz erstmal ruhig. Komm mal ein bisschen runter. Hey Stefan, wie geht's dir? Alles klar. Warte, mir geht's sehr gut. Wir sind nämlich heute mal wieder. Wir machen das nicht komplett nochmal. Doch, natürlich machen wir es nochmal. Nein, natürlich. Klar. Hey, yo, was geht? Geil, cooler Handshake. Wir haben echt einen guten Handshake eigentlich. Wir sind auch schon so Leute, wo man sagt, okay, die begrüßen sich auf so eine ganz coole Art. Die, müssen, die ja. sind cool. Die sind cool. Der eine von denen trägt ein Comedy-T-Shirt. Der andere der nicht. Zu groß, hat eine zu große Nase, ist vielleicht ein lustiger Typ. Glaubst du, wir sind schon so cool, dass es peinlich für andere ist? Ich glaube, Leute, die sich mit uns aufhalten, wo man denkt, okay, die gehören zusammen und wir uns dann aber so comedy-mäßig absondern, weil wir diesen Drang haben. Diesen Drang haben abzuliefern, ja. Dann kommt es komisch rüber. Für die Leute, die mit uns aber unterwegs sind. Aber sind wir wie so ein Pärchen, das sich schon so innig irgendwie kennt und so viele Insider habt, dass es für andere peinlich ist? Also so, wenn wir wollen uns beide für uns profilieren. Wir wollen uns beide jeweils für uns profilieren. Aber auch vor dem anderen. Vor dem anderen. Was dazu führt, dass wir manchmal Hilfe suchen zum Angucken, manchmal aber auch so ein bisschen süffisant herabblicken auf den anderen, wenn man gerade einen guten Gag gemacht hat. Ja. Was bei Maxi Stettenbauer gar nicht gut ankam. Also sozusagen, wir sind sozusagen für den anderen jeweils eine lebende Leiter. Wir klettern aneinander hoch, ne? Aber da der andere auch immer wieder hochklettert, wir sind wie ein Parasit. Selber hoch. Also wir sind ein Parasit. Wir brauchen den anderen, um zu leben, aber wir bringen ernähren den anderen uns primär von uns selbst. Wir bringen den anderen auch um. Ja. Irgendwann mal. Absolut. Und wir übertragen sehr schlimme Geschlechtskrankheiten. Apropos Geschlechtskrankheiten, Stefan. Ich habe die letzte Woche tatsächlich ohne Gürtel verbracht. Ich sehe das. Und das Ich sehe das gerade, weil deine Hose dir in den Kniekehlen hängt. Ich weiß nicht. Aber ich habe wirklich komplett aufgegeben, weil ein Leben ohne Gürtel ist nicht lebenswert. Es ist wirklich schlimm, weil ich bin gerade in Köln, ich komme direkt aus München. Man muss es immer sagen. Du kommst immer aus Berlin oder München oder weiß ich nicht, woher du gerade kommst, Timbuktu, ja. Hierher und hast immer nur, was ich nicht verstehe, du hast eine Jutebeutel mit an Sachen. Ja. Ungefähr. Also, du hast wahnsinnig wenige Sachen immer mit. Ich brauche für eine Woche Köln einen Koffer. Mhm. Allein, weil ich sehr viele Pullis, weil ich nie weiß, was das Wetter wird. Nicht, weil ich wahnsinnig viele Sachen brauche, sondern einfach, weil ich wahnsinnig viele Sachen einpacke, weil ich aus Unwissenheit immer lieber sehr vorsorglich sehr viele Sachen einpacke. Du hingegen gehst voll auf Risiko. Ich gehe auf Risiko. Ich habe das mittlerweile aber auch perfektioniert. Ich habe immer, weil ich ja montags komme und bis Mittwoch bleibe, das heißt, ich brauche zwei neue Garnituren. Das heißt, ich habe zwei neue T-Shirts, zwei Socken, zwei Unterhosen, die ich dann in so ein Burrito einrolle, in so ein Podcast-Burrito, könnte man fast sagen. Roll ich den ein. Wenn ihr euch fragt, was ihr gepiept habt. Nein, ich würde hier einfach drüber. Und das einfach so, als habe ich den perfekten Slot immer im Rucksack und kann genau alles mitnehmen. Und dann ist mein Rucksack auch wirklich zum Bersten voll, weswegen ich auch kein Mikrofon oder sowas mitnehmen kann. Zum Bersten voll. Aber jetzt komme ich gerade aus München, weil ich gerade in München war auf einem Junggesellenabschied. Das heißt, ich musste mehr mitnehmen. Wie spricht man in München? Mach das doch mal nach. Ja, servus, grüß dich, Norbert, grüß dich. Wir sind aus Minga. So in etwa. Und Minga? Minga. Das sagen die zu München? München ist Minga, ja. Also sehr weit weg. Ist doch sehr lächerlich. Also das lächerlich ist ja weit weg. Das ist ja albern. Das ist ja peinlich. Das ist ja völlig albern. Und deswegen hatte ich tatsächlich, weil ich mir dachte, ich fahre in der ersten Klasse nach München, da gibt es eigentlich nichts außer den Jogginghosen-Sandaletten-Look und bin deswegen in Jogginghose gefahren, hatte deswegen vergessen, für meine normale Hose einen Gürtel mitzunehmen. Jetzt lebe ich seit 4 Tagen ohne Gürtel. Warum auch immer furchtbar. Du ohne Gürtel eine Jogginghose tragen kannst, kann ich nicht nachvollziehen. Nein, aber es ist tatsächlich ein Problem und die Fehler, die du an dem einen Tag machst, jagen dich einfach eine ganze Woche, weil wenn du halt keinen Gürtel mitgenommen hast, du hast keinen anderen Gürtel, auf den du zurückgreifen kannst. Jagen dich noch mehr Fehler, ich mache tatsächlich die jede du Woche, einen Tag begangen hast, vielleicht noch ein Leben lang. Ich mache jede Woche einen Fehler, ist so mein Ding, so ein bisschen. Ich versuche jede Woche einen Fehler zu machen. Wie Pfadfinder, die versuchen jeden Tag eine gute Tat zu versuche ich jede Woche begehen. Einen Fehler zu haben, okay. Weil was ich immer sage, das Leben ist wie eine Bingo-Karte. Jeder hat dieselben Fehler auf seinem Blatt, aber macht sie in einer anderen Reihenfolge, zu anderen Zeiten. Und es gibt gewisse Dinge, die man und am Ende ruft einer Bingo. Und man hat verloren. Und wahrscheinlich ist es jemand anders. Und wer als erstes alle Fehler... Was ist das für eine Lehre? Was kann man jetzt daraus für eine Lehre ziehen? Nein, was ich sagen will, ist, dass wir alle ungefähr das gleiche Leben führen, nur nicht in der gleichen Reihenfolge. Dass wir alle dieselben Erfahrungen machen, nee. Aber halt nicht alle zur gleichen Zeit. Und man trifft heißt halt ja, andere dass, Menschen. Heißt ja, dass jeder theoretisch einen Opfertypen in seinem Freundeskreis haben muss. Jeder hat einen coolen Typen in seinem Freundeskreis. Nein, du bist gleichzeitig der Opfertyp man ist aber und der Tätertyp. Du hast sowohl Opfer- als auch Täter-Segmente auf deiner Bingo-Karte. Also wenn dich jemand vergewaltigt, musst du sagen, okay, ich akzeptiere abgehakt. Das, ich toleriere das. Ich, nein, diesmal bist du der Vergewaltiger und irgendwann bin ich der Vergewaltiger. So, it's warum your turn. Alle, warum alles klar. Alle Gespräche mit dir führen immer in diese Richtung. Was machst du nein, denn aber da? Du wie machst du das denn? Ich habe überhaupt nicht von Vergewaltigung angefangen. Jetzt hör mal auf mich abzulagern hier. Ich sage nur, es ist einfach ein Punkt der Empathie, dass wir wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen machen und man mit einem Menschen, der vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat, schon anders kommunizieren kann als mit jemandem, der die Erfahrungen noch machen wird. Aber dass ich werde niemals ein Schwert schmieden. Ich glaube, die Leben von Menschen sind alle relativ ähnlich. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, die werden im Laufe der Zeit immer ähnlicher, weil man immer ähnliche Erfahrungen macht. Du wirst irgendeinen Menschen verlieren, du wirst irgendwie Liebeskummer haben, du wirst selber Liebeskummer streuen, du wirst verschiedene Dinge machen und das machst du vielleicht nicht alles gleichzeitig, aber halt irgendwie dann nachher. Und das heißt, wenn wir alle mal richtig alt sind, dann verstehen wir uns richtig gut, weil wir total checken, worum es geht, weil wir sozusagen fragen, ja, ich verstehe dich hundertprozentig. Glaubst du, dass deshalb auch ältere Menschen sich besser verstehen und leichter Freunde finden in ihrem Alterskreis? Ja, ich glaube, die müssen einfach nur, die schieben sich zwei Wörter als Original hin und her und haben damit alles gesagt, weil alles andere und schon nicken sich nur so ganz und langsam nicken sich zu. So, ja, ich verstehe genau, was du meinst. Now we're talking. Ja, retten wir Gabi, ja, also und sowas in der Richtung. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, worauf ich hinaus wollte. Aber genau, ich versuche jede Woche einen Fehler zu machen, um meine Bingo-Karte irgendwann komplett abgehakt zu haben, endlich mit 80-jährigen Menschen zu versuchst du die Bingo-Karte, jetzt kann man ja sagen, ich versuche möglichst schnell, möglichst viele Fehler zu begehen, um möglichst schnell Bingo gerufen zu haben, um dann einen Schritt weiter zu gehen und anfangen, Schach zu spielen zum Beispiel. Und das ist quasi gut. In die nächste Richtung. Das gefällt mir, dass du irgendwann ein anderes Spiel spielst, dass du gar nicht mehr Bingo. Ja, aber irgendwann muss, also du, sagen wir mal, das ist wie so ein Minigolf-Spiel. Du musst erstmal einlochen, bevor du auf die nächste Bahn darfst. Du musst erstmal Bingo rufen, bevor du weitergehst. Ja, aber die Frage ist, mit wie vielen Schlägen lochst du ein? Einlochen tut jeder früher oder später. Die Frage ist, wie viele Anläufe brauchst du? Man kann ja auch schnell den Königsweg finden und den Jakobsweg. man kann ja auch relativ schnell die richtigen Fehler begehen, um Bingo zu haben. Mit einer Rochade zum Beispiel. Du kannst ja auch, ich finde diese Bingo-Karte immer besser. Also du kannst ja auch relativ schnell die richtigen Fehler machen, um Bingo zu holen. Und hast dann schon gewonnen. Und kannst zum nächsten Spiel gehen. Du kannst ja auch manchmal von den Fehlern anderer lernen. Glaubst du, man muss alle Fehler selber begehen? Oder wenn du sehr viele Freunde hast, die sehr schnell alle Fehler begangen haben. Ich glaube, man muss die Fehler schon selber begehen, man kann aber vielleicht von den Fehlern anderen lernen. Mogeln. Das ist, wenn der andere sagt, B34, tough luck. Aber du kannst natürlich dich in gewisser Weise auf B34 vorbereiten. Aber wenn dann tatsächlich für dich selber B34 kommt, dann hast du. Die Bingo-Metapher ist nicht ganz so gut, weil ja alle dann die gleichen Fehler machen würden, sozusagen, wenn B34 ausgerufen wird. Aber jede Zahl heißt ja für jemanden was anderes. Ne? Also die gleiche Erfahrung kann ja aus anderen Fehlern resultieren und andere Fehler mit sich bringen. So, und ich versuche gerade möglichst viele Fehler zu machen und mein Fehler diese Woche, ich kann ja immer so ein Update halten. Fehler der Woche, wenn Florentin will. Und mein Fehler diese Woche war das Podcast-UFO, der Fehler der Woche von Fehler. Und mein Fehler diese Woche war, meinen Gürtel zu Hause zu vergessen. Das heißt, ich habe die Woche ohne Gürtel. Wie kacke war das denn jetzt? Wir hätten das davor machen müssen. Ja, aber das war auch ein Fehler. Verstehst du? Die Welt besteht aus Check. Fehler. Ja, check it. Was war denn dein Fehler der Woche? Was war dein größter ganz Fehler kurz, der Woche? Bevor du mich jetzt in diese komische Richtung lenkst. es ist ja auch so, dass man jetzt dann mit so einer Haltung, dass man Fehler machen muss, leichter mit Fehlern klarkommt. Nee. Okay. Tatsächlich nicht. Aber es ist. Naja, wenn du sagst, ich muss diesen Fehler gemacht haben und du das bewusst machst, dass dieser Fehler lebensnotwendig war, vielleicht sogar. Ja, aber ich sag mal, auch diese Metaperspektive hilft dir ja nicht immer. Also zum Beispiel, dir kann ja irgendwas passieren, zum Beispiel, du hast Liebeskummer und du weißt objektiv hundertprozentig, dieser Liebeskummer wird irgendwann aufhören, weil du hast es schon ein paar Mal gemacht, die Erfahrung, aber das ändert an sich nichts in der Situation, weil es ja trotzdem für den Moment genauso schlimm ist. Es ist genau wie wenn du eine Wunde hast, gut. Wenn du irgendwie ein Schwert ins Bein gerammt bekommst, weißt du auch, die wird heilen, klar, natürlich. Das ist einfach Natur, so. Aber es tut ja trotzdem genauso weh. Das heißt, ich glaube, man kann aus Fehlern auch nicht lernen. Letztendlich. Mein Fehler der Woche ist in der Tat, ich bin wieder auf eine Marketingmaschinerie reingefallen. Der Fehlkauf der Woche! Das verstehe ich auch nicht. Würde gerade dir zustimmen. Ich kann auch nicht aus meinen Fehlern lernen, weil ich einfach so angefixt bin von diesen modernen Marketing-Ideen. Ich habe das Magazin Wired. Oh, Riesenfehler. Abonniert Fehler. Und haben die mir Gutscheine mitgeschickt. Neben dem Werbegeschenk, kein Witz, Magnetenkugeln. Der größte Feind von Stefan Titze sind auch Gutscheine. Also, da weiß man genau, Troubles. Die haben dann diese kleinen Visitenkarten. Also die Gutscheine sehen nicht mehr aus wie Gutscheine. So eklige Papierdrödel. Mit Öl muss man immer, es klingt immer lustig, was man sagt. Sondern es sind jetzt so Visitenkarten-ähnliche Dinge, wo einfach hinten drauf so ein Gutscheincode draufsteht und vorne halt der Wert. Und da waren, die haben dann, obwohl man das abonniert hat, es kostet irgendwie auch nur 40 Euro für ein Jahr, mit geilem Werbegeschenk, Magneten und geilen Gutscheinen, jeweils 20 Euro. Ja. Als eine für eine Putzfrau. Mega gut. Und das andere. Eine Putzfrau? Ja, also du besitzt. Und kann man das einfach beliebig bei irgendeiner Frau einlösen? Oder wie funktioniert das? Bei jeder Frau. Ja, oder halt so. Oh, Mensch! In ihrem wöchentlichen, monatlichen Frauentreffen bekommt die dann gesagt: Okay, genau. Es könnte sein, dass jemand. Wir haben hier 4 Umarmungsgutscheine von Florentin Will. Wer muss ran? Leute, genau, und einer dieser Gutscheine war halt der Putzfrau-Gutschein und der andere war ein Podcast. HelloFresh. Und HelloFresh ist halt so ein Abo-Dienst für Essensboxen. Aha. Und da habe ich mir jetzt eine Essensbox bestellt. Der Nachteil ist aber, die billigste, die man sich da mit diesem Gutschein kaufen kann, kostet 40 Euro. Ah. Also habe ich 20 Euro gespart und 20 Euro ausgegeben. Mhm. Also bin ich bei null rausgekommen. Nein, das stimmt nicht, aber so rede ich mir das ein. Und der kam gerade. Gerade hat ein Kurier angerufen, warum ich wieder nicht zu Hause bin, obwohl ich Essen geliefert bekomme. Ja, eine lebende Ziege, oh Mann, wo soll ich die abliefern? Und jetzt kriegst du eine Essensbox geliefert, was ganz geil ist, weil da sind 3 Gerichte drin. Und alle Zutaten, die du für die Gerichte brauchst, sind halt in dieser Box drin. Aber du musst das selber noch zubereiten. Du musst selber zubereiten. Und was ist für ein Aufwandslevel? Ist das eher? Ich glaube, es ist relativ einfach. Also ich werde dich mal kochen und werde euch dann berichten, wie es läuft. Da ich noch nie gekocht habe oder auch nur annähernd irgendwie Fähigkeiten besitze, die was mit Essen zu tun haben. Ich kann ein Rührei machen und ich kann ein Spiegelei machen. Und das war schon. Aber wenn ich das gekocht bekomme, dann werde ich es mal in der Folge mit euch kochen vielleicht. Ja. Ja, das klingt doch für einen Fehler jetzt nicht so schlecht. Ja gut, da sind 20 Euro halt für was rausgehauen, was ich vielleicht einfach, ich werde die Zutaten separat essen und in meinen Mund zubereiten. Das und auch nur die Hälfte der Zutaten verwenden, weil man einfach saufaul ist. So, ja, schneiden Bock Sie mehr. Jetzt noch eine Avocado auf und fuck it. Öffnen Sie das Paket. Nope, not gonna happen. Nee. Aber tatsächlich wird sich ja unser Leben wahrscheinlich bald maßgeblich ändern, weil... Wenn wir zusammenziehen. Eventuell ziehen wir tatsächlich zusammen. Ich möchte nach Köln ziehen und Stefan hat mir angeboten, in seinem Bett zu wohnen. Aber tatsächlich könnte sich unsere Wohnungssuche relativ schnell beenden, denn... Stefan Titze hat diese Woche gefunden. Eine Wohnung, die direkt hier an unserem Arbeitsplatz ist. Nein, und du hast einen Wettbewerb entdeckt, wo man tatsächlich ein Haus gewinnen kann für $200. Ach, sehr gut. Und das ist tatsächlich eine sehr geile... Das war ja die Überleitung der Woche. Das ist tatsächlich... Ja, ich versuch's dir auch schon das 4. Mal zu machen. Und zwar ist das Konzept sehr einfach. Das ist so ärgerlich bei uns, wenn einer was Gutes macht, dass der andere dann einfach nah noch wieder auf den Boden der Tatsache zurückholt. In diesem Podcast werden keine guten Überleitungen stattfinden. Nein. Also die Idee ist folgendes. Es gibt in Amerika ein Haus, eine Villa, die irgendwo an einem Fluss oder total geile Lage, super geiles Haus. So. Und dieses Haus soll verkauft werden. Und anscheinend gibt es diesen Immobilientrick. Es ist eine Villa, es ist alles aus Holz, ja. Mega geiles Wohnzimmer. Du kannst von deinem Wohnzimmer, es ist so Glas verdeckt, kannst auf Wasser gucken, du bist in so einem geilen Fluss, das ist einfach so wie die Idylle, ja. Wenn man sich wie der Himmel auf Erden eines Hauses. Es ist ein super tolles Haus und das soll verkauft werden. Und zwar die Idee ist, damit die Verkäufer sicher gehen, dass es zu einem gewissen Mindestpreis verkauft wird, hatten sie folgende Idee. Und zwar verkaufen sie dieses Haus für $200, aber sie wählen den Käufer aus einem riesigen Pool von Leuten aus, die sich bewerben bei ihnen. Und jeder dieser Bewerber zahlt $200. Und wenn mindestens, glaube ich, 2000 Leute oder so sich bewerben, wird einer dieser Personen ausgewählt, der kriegt das Haus für $200. Korrekt. Das heißt, der Käufer zahlt nur $200, die Verkäufer kriegen aber insgesamt mindestens $400.000, weil sie von ganz vielen Leuten Geld bekommen. Allerdings kriegt nur einer das Haus. Das heißt, es ist so eine Art Lotterie. Du zahlst ein und kriegst dann sozusagen den Wert von anderen Leuten. Ist ein bisschen Crowdfunding. Ja. Schon aber in Form eines Gewinnspiels. Und natürlich als psychologischer Effekt obendrauf, weil man wahrscheinlich nicht gern drum wetten würde, haben sie eben gesagt, wir machen es nicht zufällig, wählen wir aus den Interessenten jemanden aus, sondern jeder soll eben einen 200 Wörter langen Essay schreiben, warum genau er dieses Haus haben darf. Jetzt ist dann sofort mein Bullshit-Detektor angegangen, wo ich mir dachte... Ich hätte diesen Link geschickt und war mega euphorisiert mal wieder. Ja. Bei mir sind wieder diese Marketing-Maschinerie. Diese Fehlkaufsynapsen haben wieder angefangen zu feuern. Direkt, ja, das ist so ein sehr ausgebautes Gehirnteil von mir, ja. Was halt wuff, gefeuert hat und direkt den Link geschickt hat. Ich habe nicht verstanden, was du daran auszusetzen hattest im ersten Moment. Na, für mich ging da erstmal sofort die Betrugslampe an. So von wegen, das ist einfach nur ein Gag, sozusagen, dass du garantierst, dass möglich. Es war relativ präsent auf der Bild-Zeitungs-Startseite. Ja, dann kann es ja nicht schlecht sein, sag ich mal. Und im Internet stehen keine Lügen. Ich dachte mir, die werden sich wahrscheinlich nicht 5000 Essays durchlesen und tatsächlich. Stimmt, ja, das war deine Antwort. Die haben dann geschrieben. Eine ziemlich schlechte Antwort auf eine sehr geile Sache. Ja, die werden nicht alle lesen. Schau mal, und die haben da auf ihrer Seite, sie haben so eine Jury von irgendwie Literaturprofessoren oder von irgendeiner Universität, genau, die sich die alle durchlesen und es auswählen. Genau. Aber das Interesse dahinter ist natürlich rein finanziell. Ich glaube nicht, dass sie wirklich sagen, wir bauen jetzt geben dieses Haus an jemanden weiter, der da irgendein emotionales Bedürfnis dafür hat, sondern wir machen das einfach durch dieses Lotteriegedanken, damit wir einen gewissen Mindestverkaufswert garantiert haben. Weil, wenn weniger als, glaube ich, 2000 Menschen einsenden, wird dieses Haus überhaupt nicht verkauft und du kriegst dann $200 zurück. Das heißt, du musst $200 zahlen und ein Essay schreiben und hast die Möglichkeit, für $200 ein richtig geiles Haus zu bekommen. Das ist natürlich der Stoff, aus dem Legenden gemacht sind, wo man sich denkt, geil, das wäre ein Riesenteil. Allein, was wäre das für eine Folge, wenn wir alles eingerichtet haben, Alter, und an so einem See. Ja? Was hast du getan jetzt? Ich habe einen Link geöffnet. Aber auch mit dem Wort Alter. Aber was wäre das für eine geile Folge, wenn wir plötzlich da in einem neuen Haus eingezogen sind und aufnehmen. Einfach in einem neuen Haus, während wir gerade in dem geilsten Haus der Welt eingezogen sind. Ja, aber das ist doch immer so diese Sache bei diesen Gewinnspieldingern. Man denkt sich immer, irgendjemand kriegt's doch. Und warum soll ich nicht der sein, der es kriegt? Warum soll das irgend so ein Dödel bekommen und nicht ich? Ich habe genau die gleiche Chance wie so ein Dödel. Und wenn ich nicht machen würde, würde ich dem Dödel ermöglichen, dass der dieses geile Haus kriegt und ich krieg's nicht. Im Umkehrschluss, je weniger von euch, alle von euch nicht teilnehmen, wollen, dass ein anderer das bekommt. Ja, richtig. Und haben keinen Bock darauf, es selber zu bekommen. Ja. Das heißt im Umkehrschluss. Das ist egoistisch. Nicht bei der Lotterie mitzumachen, nicht bei Lotto Toto mitzumachen, ist einfach wahnsinnig empathisch und eigentlich uncool, weil man will das andere gewinnen, offensichtlich. Absolut. Will man da mitmachen. Und ich habe mir natürlich sofort gedacht, welchen... This episode is brought to you by Lotto. Aber es ist natürlich die Frage, ne? Es ist so eine Situation, wo es in meinen Augen finanziell relativ dumm ist, $200 zu zahlen für etwas, was man höchstwahrscheinlich nicht bekommt. Aber es ist halt einfach Lotto spielen in dem Moment. Aber die Frage ist, dadurch, dass es halt so einen emotionalen Wert hat mit diesem Essay, ne, ist man sofort ganz kurz, dran. Habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe auch eben nicht ganz zugehört. Muss man $200 zahlen, ja, Dollar zahlen, um mitzumachen? Du zahlst $200 und schickst diesen Essay. Ah, wie uncool ist das denn? Ja, aber das ist doch die Idee hinter der ganzen Sache. Shit, ich habe das nicht verstanden. Nee, du musst tatsächlich $200 zahlen. Auch der es am Ende nicht bekommt. Das heißt, der sehr große Großteil zahlt einfach Geld für gar nichts. Ach, sehr viel Geld für gar nichts? Ja! Ich habe das nicht so verstanden, dass man ja, das... Ja, aber auf der anderen Seite, das ist halt Lottospiel, ne? Für eine Villa kriegst du... Das sind halt diese Dinge, die ich dann immer nicht mitbekomme bei sowas. Auch ich habe gestern Kleingedruckte. Eine Naschi-Birne probiert. Und auch das Kleingedruckte. Kleingedruckte schmeckt nicht. Ja, habe ich nicht gelesen. Ja, sorry. Genau das, was ich sagen wollte. Aber interessant, wir denken schon den gleichen Pointen. Ja. Auch nicht gut. Okay. Aber tatsächlich ist es so ein Punkt, weil bei mich hat dieses Projekt total getroffen, weil ich mir dachte, mit diesem Essay, so, da kann man dann was total Emotionales schreiben, so, ich verdiene dieses Haus, weil, und man schreibt da total gut und baut da total viele Gags ein. Ja, man kann auch drin schreiben, irgendwie, ja, ich bin mit dir verwandt, entfernt, und dein Vater hat bei seinem Tod gesagt, gib doch Stefan Tietze und Florentin Will das Haus. Man kann die auch mega emotional unter Druck setzen. Oder wenn du das Haus nicht gibst, werden deine Kinder sterben. Ein qualvollen Tod. Ja, oder zum Beispiel, also diese Juroren sind vom Hanover College, wo ich dann dachte, auch dann so baut Hannover. Man so ein paar Gags. Sag ich Hannover. Wo ich mir auch dachte, da kann man gut ein paar Gags einbauen. Irgendwie so, keine Ahnung, meine Zukunft sieht so schlecht aus wie das Hanover College. Oder irgendwie sowas, halt so augenzwinkernd die Juroren loben oder haten. Ruhig halt auch ein Zwinkersmiley reinmachen. Warum denn warum? Nicht? Du hast 200 Wörter. Zählt ein Zwinkersmiley als Wort? Nein, weiß es ich nicht glaube genau. Nicht. Und deswegen dachte ich, aber das sind so Dinger, wo ich immer drauf reinfalle, weil es so, also ich sag mal, ich falle oft in solche Fallen rein, wo ich mir denke, der Zuschauer wäre auf meiner Seite. Wenn mein Leben Film wäre und ich würde diesen Essay schreiben und vielleicht ist es sogar so ein bisschen wie in diesem Film mit dem Blackjack-Spieler 21, dass du am Anfang sitzt er in seinem Stipendiumsding und sagt, warum verdienen sie dieses Stipendium? Und dann geht der ganze Film los. Und dann wird die Geschichte erzählt, wie er nach Las Vegas gefahren ist, wie er Leute kennengelernt hat, wie er gepokert hat, wie wahnsinnig alles verloren hat. Und am Ende des Films siehst du wieder ihn, wie er das Stipendium sagt und sozusagen, das hat er gerade alles erzählt für. Und dann kriegt er das Stipendium. Das heißt, es ist so eine klasse Hollywood-Situation. Oder der Film Die Verurteilten, wo Morgan Freeman immer da reinkommt in diesen Raum, wo halt die so Leute sitzen in dem Komitee und entscheiden müssen, ob er entlassen werden kann endlich oder nicht. Ja. Und er immer wieder zurückgeschickt wird und am Ende halt diese mega emotionale zweimal wieder zurückgeschickt. Beim dritten Mal erzählt er halt so eine emotionale Geschichte, ich bin nicht vollständig sozialisiert. Ja. Ich bin noch nicht reif dafür. Ich habe keine Ahnung, was mich draußen erwartet, aber ich bin jetzt schon so lange drin. Was soll ich noch machen? Was soll mir noch passieren? Und die ihn dann daraufhin rauslassen. Und du bist, dein Problem ist halt, dass du wahrscheinlich nur an deine Position genau. denkst. Dass, ja, aber das und aber die sind ja andere Menschen, die über dich entscheiden. Ja, aber die 400 anderen Insassen, machen das deren auch. Geschichte nicht verfilmt wurde, haben das ja genauso gemacht. Oder die hätten doch einfach Nein sagen können. Ja. Und es wäre der traurigste Film der Welt gewesen. Aber das klingt für mich wie ein Hollywood-Film. Der kleine, fette Junge, der irgendwie nach Köln ziehen will, in die große, weite Welt und dann so ein Ding muss hat. Muss jetzt ein gammeliges Scheiße aus, weil es gar nicht so cool ist. Mit Stefan Titze. In Minneapolis. Ja, der Erzfeind, der Titze, aufgebaut ja. wird. Du wirst sofort gezeigt, indem du ein kleines Mädchen ohrfeigst. So wirst du eingeführt. Mit so einer Narbe auch. Ja, genau. Ja, verstehen. Und das ist die Situation, wo ich mir denke, da könnte man einen coolen Film drum machen. Ich sitze vor diesem leeren Blatt und schreibe mein Essay und dann passiert mir irgendwas Tolles. Ich gehe auf große Abenteuer. Das finde ich auch mal geil bei Filmen, wenn die so anfangen würden, wie man es erwartet, aber halt nicht so weitergehen, wie man es erwartet. Also wirklich so eine sehr emotionale, auch dann kommt im Hintergrund so eine Klaviermusik plötzlich und dann kommen die Geigen dazu und man denkt, okay, er schreibt mehr und es wird immer emotionaler ja. und so. Und am Ende hat er nur einen großen Penis gemalt. Er bekommt es einfach, ja, genau, oder er bekommt es einfach nicht. Er hat ein großes ja. Smiley gemalt und ist vorbei. Ja, aber das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich mir denke, der Zuschauer wäre auf meiner Seite. Wenn mein Leben jetzt gerade ein Film wäre, wäre der Zuschauer auf meiner Seite und denke ich mir, irgendwie muss man doch recht haben. Weil ich schon in so einer kosmischen Narrative denke und mir denke, ich verdiene es, dieses Haus zu kriegen, also kann ich es auch kriegen. So. Wenn du nur dafür kämpfst, was du liebst und was du wirklich willst, kannst du es auch schaffen. Und das ist ja genau der Impuls, auf den die ja bauen. Dass wenn du nur eine wahnsinnig ehrliche und nackte und authentische Essay schreibst, dann kriegst du das auf jeden Fall. Und damit zapfen diese genau diese urmenschliche Narrativsucht an. Dass man dass selber man, in der Hand hat, ja, dass man auch sein Schicksal das zu schaffen. Ja, genau. in der Hand hat. Was man letztendlich natürlich nicht hat und was Nein. die wahrscheinlich auch einfach random auswerten. Aber dieser emotionale Trigger ist halt einfach da, zu sagen, ich schaff das schon. Gut, haben wir verstanden. Jetzt hast du was gefunden. Ja. Und zwar hast du den Gewinnerbeitrag einer ähnlichen Ausschreibe gefunden. Genau. Von vor ein paar Jahren, wo wir jetzt mal ganz gespannt sind alle. Wir sitzen uns jetzt mal emotional, sitzen wir jetzt mal zusammen, ja. wir Hörer und ich. Und setzen uns mal im Schneidersitz vor dir und sind ganz gespannt, was genau, du uns jetzt vorträgst. Was Ähnliches wurde nämlich auch schon mal gemacht für Lovell Inn, hieß dieses Haus, diese Villa, die verkauft wurde. Und man denkt natürlich, geil, das muss jetzt der Monster-Text gewesen sein, der aus mindestens 2000 Einsendungen ja. ausgewählt wurde. Was ist die Geschichte? Was ist da dahinter? Und das ist die Geschichte. Es sind sehr viele sehr schwierige englische Worte drin, muss ich ganz mal voraussagen. Der Text ist auf Französisch, ich weiß nicht. Das ist tatsächlich sehr viele Satzzeichen. Ich lese nur den ersten Abschnitt vor. Können wir vielleicht Musik haben? Nein. Vielleicht nur eine Postproduktion. Nein. Keine Chance. 12 years ago, we embarked on the journey of painstakingly converting a dilapidated building into a charming guesthouse and restaurant. We were newly married and learned important lessons that both solidified our relationship and allowed us to have a thriving business in the process. A successful marriage requires passion, hospitality and commitment. Perhaps the same is true for this venture. Hospitality is more than good manners, proper etiquette, great food and a comfortable room. It is also about being consistent, keeping pace with customers' demands and taking good care of the staff. However, the welfare of a marriage is always of paramount importance. My wife is the talented chef with a culinary degree, catering and restaurant management experience. I have marketing, innkeeping, bartending and handyman skills. Our teamwork earned us several TripAdvisor Certificate of Excellences and Top People's Choice accolades, including Best Chef, Best Gourmet Dining and Best Bartending. This contest is fortuitous since we now aspire to finally own a place outright, somewhere to share our love of fine food, great wines and entertaining with others. Undoubtedly, fine foods, wäre schon nichts für mich. Undoubtedly, our passion, hospitality and commitment is the perfect recipe for a successful marriage to the beautiful center, Lovell Inn and restaurant. Ist jetzt hier vielleicht ein bisschen falsch, weil es anscheinend auch um ein Restaurant ging, aber ich habe diesen Text gelesen. Aber ich habe echt diesen Text gelesen und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das haben die genommen. Das ist nämlich genau das, wo ich erwarte, dass es die Mehrheit schickt. Ja. Nämlich so eine herzerweichende, genau. Wir verkörpern das Gutmenschentum und haben es verdient, in diesem Haus zu wohnen. Wir setzen jetzt gegenüber eine erfolgreiche Beziehung und ein erfolgreiches Restaurant und die sind sich ja total ähnlich, weil es geht Schnitt, sie sind geschieden und haben sich fast totgeprügelt. But the food is always good. Ja, das ist nämlich genau das, wo ich denke, die Mehrheit schreibt solche Texte, weil sie denken, das kommt an, aber dass auch solche Leute, die das dann auswählen, auch noch solchen Leuten dann noch so ein Essen hinwerfen, indem sie das auch noch... Und nur weil die ein paar Fremdwörter können, wie Fortuches oder Fortages oder wie auch immer, verdammt nochmal, das kriegen wir nicht hin. Wir haben keine guten Wertungen auf TripAdvisor. Wir haben gar nichts. Aber trotzdem, wir haben gute Wertungen auf iTunes. Aber trotzdem würde ich sagen... Wir schreiben da einen fucking Text, verdammt nochmal. Sehr gut. Wenn du etwas liebst, dann musst du dafür kämpfen und musst alles geben. Wenn und du ein Haus, dein Innerstes nach außen. Wenn du ein Haus so sehr begehrst, dann ist es das Haus. Und ein Haus ist genauso wie eine gute Freundschaft. Es braucht ein starkes Fundament, harte Wände und auch bei dem größten Wind darf es nicht einknicken. Und wenn es mal reinregnet, wenn mal der Wind gegen das Fenster peitscht, dann darfst du nicht aufgeben. Es ist nämlich dein Haus. Es ist dein Projekt. Es ist dein Leben. Und auch wenn im Keller Wasser ist, dann nimmst du den Eimer und eimerst den Keller leer. Und wenn du Ameisen hast und Kakerlaken und meinetwegen auch die Ratten, die auf deinem Boden herumkriechen, ist das kein Grund aufzugeben, was du dir bei einem Gewinnspiel fragwürdig erspielt hast. Und wenn die Nachbarskatze kommt und zu dir ins Haus will und du sie füttern willst, dann tust du es nicht, weil es verdammt asozial ist, anderen Leuten mit deiner Zuneigung und deiner Liebe die Katze zu klauen. Und wenn das Haus im Unterhalt nachher so viel kostet, dass du unter der Brücke schlafen müsstest eigentlich und anschaffen gehen musst und mit einem fragwürdigen Freund, mit dem er für einen Podcast was gemacht hast, einfach nicht mehr klarkommst und das Leben vor die Hunde geht, dann muss es trotzdem noch durchziehen. Und wenn du überhaupt kein Interesse hast, in den USA den Rest deines Lebens zu verbringen und dieses Haus wahrscheinlich nie benutzen wirst und es nur als coolen Insider für deinen erfolglosen Podcast nutzen wirst, trotzdem! Wenn du es so für den Gag machst und wenn du es nur dafür machst, um irgendwann mal eine gute Geschichte zu erzählen zu haben, dann brenn es halt nieder. Du bist für den Gag. Du bist für den Gag. Für den Kick, für den Augenblick. Zwei Menschen haben Haus gewonnen und haben es dann niedergebrannt. Wie lustig wäre das denn bitte? Ja. Ja. Verdammt nochmal. Wir schreiben jetzt diesen Text, verdammt. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Florentin Will. Ich liebe lange Spaziergänge am Strand und Chips mit Speckgeschmack. Und meine Hobbys sind Freunde treffen und in Freundbücher schreiben. World of Warcraft spielen. Ich wollte mich erkundigen, wie gut die Internetverbindung in Ihrem Haus ist. Ich würde es weitestgehend dafür nutzen, dass ich mich im Keller einschließe und eine Woche lang nicht rauskomme. Lass uns vielleicht auch sowas schreiben. Wir wissen ja jetzt genau, welche Richtung Gewinnertexte gehen müssen. Ja. Wir brauchen Metaphern. Florentin und ich sind seit mehreren Jahren... Du musst jetzt nicht für die mitschreiben. Wir machen das nur für den Gag. Ja, wir können es ja transkribieren. Ja. Was ist ein Haus? Ein Haus ist nicht nur eine Ansammlung von Bausteinen, Holz, Stein, Termiten, Asbest und Kabelleitungen. Ein Haus ist mehr als das. Ein Haus ist ein Fundament. Ist Heimat. Was heißt das eigentlich, Heimat? Heißt es nur, dass dein iPhone sich automatisch ins WLAN einklingt? Heißt das nur, dass du den widerlichen Geruch nicht mehr riechst, den deine Freunde jedes Mal riechen, wenn sie vorbeikommen und sich denken, Alter, wo lebst du eigentlich? Hast du schon wieder die Chips in der Ecke stehen lassen? Ja, was ist das? Ist das ein Eimer Schaumwaffeln da? Warum hast du den noch? Den gab es vor 3 Monaten bei Lidl im Angebot. Mittlerweile nicht mehr. Was ist Heimat noch? Ist es der, wir haben 200 Zeichen schon komplett. Heißt ankommen. Heimat heißt, an einem Ort zu leben, wo du sein kannst, wer du wirklich bist, wo du dich nicht verstellen musst. Eine Art zweite Heimat Haut. Heißt auch Neuanfang. Es heißt auch umkrempeln, Neuanfang. Ein Ruhepol, an dem du dich zurückkehren kannst, nach dem großen Abenteuer, Ein warmer Pulli, den du dir anziehst, wenn du dich gedanklich verbunden fühlst. Womit? Man hat nicht mal so eine emotionale anfeuernde Rede und jemand so... Womit verbunden? Genau, was meinen Sie? Genau, das ist nämlich, wenn man diesen Film auch mal einhaken würde. Ja, genau so. So. Was meinst du damit eigentlich? Did you put up a fight? What? Pardon? Sorry? What did you say? What do you mean freedom? Braveheart, Freedom. I mean, Freedom is a very vague term. What do you mean, Freedom? Bright term, yeah. I mean, for the Scots people, Freedom is enslaving us. Shouldn't we take their freedom of enslaving us? Der Moment, an dem das Podcast-UFO plötzlich Englisch gesprochen hat. Das ist nicht gut funktioniert. Das ist das, was wir eben so in Rage gesprochen haben. Lass uns diesen Text einfach transkribieren und dahin schicken. Ja. Und 200 Euro einfach nicht. Lass mal versuchen, das. Doch, wir müssen schon 200 Dollar zahlen. Wie geil wäre das denn? Stell dir vor, wir kriegen dieses fucking Haus. Dann machen wir einen eigenen motherfucking Humorkongress. Wo ist das Haus eigentlich? Ist das überhaupt wichtig? Ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, das ist sogar schon vorbei. Nee, bis zum 31. Oktober, ist bis Halloween. Ich glaube, wir haben noch 10 Tage oder so. Aber wir kriegen das hin. Wir machen das und once again, wir richten unsere Bitten an euch, uns vielleicht bei PayPal zu unterstützen. Oh, wie gut das wäre! Mit $200. $200 brauchen wir dringend. Wir brauchen. Ich habe immer die Hoffnung, dass wir einen reichen Hörer haben. Ja. Der irgendwann mal denkt, fuck it, ich überweise einfach 100.000 Euro, ist mir egal. Weil ich hab's ja. Genau wie ich mir immer denke, ich war einmal in meinem Leben im Casino, auch bei einer Klassenfahrt, habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich. Wir haben immer Roulette gespielt und ich habe immer 1 Euro auf Rot oder Schwarz gesetzt. Ja. Sau armselig. Und der Dealer schon so, okay. Ach, halt, geh. This guy. Geh. Ich war auch, alle waren im Anzug, ich war im Pulli da, haben immer 1 Euro auf Rot gesetzt. Und neben mir war halt immer dieser Typ, der keine Chips mehr hatte, sondern diese Karten. Oh, wo irgendwie auch so 1.000 Euro drauf waren, ja. Plötzlich. So große Karten, Hello Fresh. Ein Gutschein für eine Umarmung auf eine Rot. Eine Foodbox. und einfach so große Karten hatte, wo ich maximal viel Geld, die man auf eine Zahl gelegt hat. Ich 1 Euro auf Rot, ja. Null Risiko, null Geld. Er maximal Risiko mit maximal viel Geld einfach drauflegt und plötzlich gewonnen hat, ne? Und es war, glaube ich, auch schwarz. Ich habe 1 Euro verloren und er hat irgendwie das 32-fache auf seine scheiß 16er bekommen. Ja. Und da denke ich mir auch mal so, warum gibt der mir dann nicht einfach mal Geld? Weil ich vielleicht ein netter Typ bin und mit ihm rede und vielleicht findet er mich sympathisch und gibt mir halt Geld. Weil so ein Typ kann einfach sehr leicht Leute glücklich machen mit sehr viel Geld. Es kann tatsächlich passieren. Mein Bruder ist Schuhverkäufer und der hat oft sehr reiche Gäste irgendwie, die da so vorbeikommen, teilweise Russen oder auch Araber, die wahnsinnig viel Geld haben und die schmeißen halt einfach mit Geld um sich. Die zeigen dann halt einfach irgendwie Schuhe und nehmen die mit und er als Verkäufer kriegt dann auch ein Trinkgeld und die greifen einfach in die Hosentasche und packen einfach an Geld, was da ist und geben es dem, ja, ohne anzuschauen. Du könntest Glück haben und es sind halt irgendwie 300-500 Euro Scheine oder halt irgendwas Kleines. Die kennen den Wert von diesem Papier gar nicht. Es kann halt einfach wahnsinnig. Du kannst ja Glück haben und wahnsinnig viel kriegen. Und ich habe am Wochenende mit einer. Kannst auch Pech haben, dass sie zu wenig gegeben haben. Sorry. Das ist, ich habe mich dann am Wochenende mit einer Prostituierten unterhalten und die meinte auch, es kann tatsächlich vorkommen, dass du wirklich dein gesamtes Vermögen, das du brauchst, an einem einzigen Abend mit einem einzigen Mann verdienst, wo du vorher irgendwie jahrelang rumgerödelt hast für nichts. Wenn du halt einmal den richtigen Typen triffst, der den Club betritt, dann hast du es geschafft und den kannst du verführen. Finde ich sehr interessant. Sehr interessanter Gedanke. Aber lass uns mal kurz noch zu dem Satz zurückkommen, den du eben gesagt hast. Du hast am Wochenende mit einer Prostituierten geschlafen? Habe ich richtig verstanden? Ich habe für eine halbe Stunde bezahlt und wir waren dann relativ schnell durch. Wir haben das heißt, geredet. Wir haben dann schon recht viel gedreht und habe noch ein paar Tanzschritte gezeigt. Emotional geredet. Ja, genau. Haben wir sowas erzählt. Und tatsächlich war sehr interessant. Die hat mich tatsächlich auch knallhart einfach für einen zivilen Polizisten gehalten und dachte, ich würde sie jetzt ausfragen von wegen Menschenhandel, weil das ja tatsächlich echt ein echtes Problem ist. Und ich habe sie auch gefragt, ob sie menschengehandelt wurde und was sie. Sind Sie ein bisschen Polizist? Nein, Sie etwa? Hast du die auch gesiezt? Ich habe sie auch gesiezt, ja klar. Das ist auch schon komisch für die, glaube ich. Für die vor allem. Ja, weiß nicht, Leute. Vor allem, ich fand es interessant, weil die tatsächlich halt immer in diesem Arbeitsmodus drin sind halt so, ey, vor allem, also was mich echt irritiert hat, also ich Arbeit. War... Arbeit, ist das noch Arbeit, kann man sagen? Ja, aber was tatsächlich mich irritiert hat, dass die wirklich, also, ne, man denkt ja, Prostituierte bewegen sich im Feld der Erotik, ja, die verstehen Erotik, also sag ich mal, nein, aber welche Reize Erotik zeigt man, ja, welche Reize zeigt man nicht, wie flirtet man, wie verführt man und deswegen hat es mich sehr irritiert, wie unglaublich plump die waren, also wie ich so, hier, Ficken, Blasen, Anal, hier so, kommen die ran, denkst du so, what the fuck, also so halt. Funktioniert diese Technik? Aber, ja, ich glaube schon. Wo man sich denkt, so, eigentlich ist es ja, weißt du, du bist als aber wer geht denn da hin? Leute, die mit dem Selbstwertgefühl halt gegen Null streben und Leute, die halt auch wirklich dann nur das... Ja, aber die wollen ja Selbstwertgefühl bekommen. Die werden ja den ganzen Tag irgendwie abgelehnt und haben irgendwie keinen Erfolg. Deswegen wollen sie ja da vielleicht mal eine Frau haben, die auf sie zugeht und mit ihnen redet und mit ihnen flirtet und sowas. Das, was sie halt sonst nicht kennen. Und weil die können halt auch auf einen billigen Straßenstrich gehen und sich da jemanden holen. Und es war ein gehobenes Etablissement, also möchte ich sagen. Echt jetzt? Ach so. Das ändert ja alles einfach. Ja, wo ich mir dann auch dachte, okay, selbst da ist es so billig, aber es ist tatsächlich auch sehr schwierig mit dem... Ah, Sherlock Tietze hat gerade knallhart was zusammengeschlossen. Du hast eben erzählt, dass du auf dem Junggesellenabschied warst. Aber man darf nicht erzählen, was auf dem Junggesellenabschied passiert ist. Diesen Satz hast du, und du hast mit einer Prostituierten gesprochen. Ja. Ich bin sehr interessant. Es war auch verdammt teuer, mit der zu sprechen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da eine Menge Geld verloren. Aber mich hat es tatsächlich auch gewundert, wie wenig normal man mit diesen Leuten reden kann. Dass sie halt immer in diesem flirty, ich will dir was verkaufen Modus sind. Ich weiß so, mit meiner Mutter konnte ich mal jetzt ganz gut reden. Ich weiß, bow, bow, bam, bow. Comedy. Ja, und ich habe mich immer unterhalten, weil ich halt irgendwie wissen wollte, einfach wie das funktioniert, weil es ist auch nicht so ganz transparent. Es ist so, ich dachte, da steht dann irgendwie an der Wand so hier, was kostet was, so ganz knallhart, weil du musst ja wissen, was Sache ist. Wie so eine Getränkekarte. Ja, weil du musst ja wissen, was Sache ist, um es einkaufen zu können. Du kannst ja dann, aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Teil des Deals. Ne, wie so sehr teure Restaurants, wo die Preise auch nicht mehr draufstehen. Ja. Wenn Preise nicht mehr draufstehen, erkennst du, ob es gut ist oder nicht. Ja, und ich wollte zum Beispiel fragen, was ist das Billigste, was man kaufen kann? Also kann ich für 30 Cent eine Umarmung kaufen? Also mich. Hat Frau Titze gesagt, mich, ja. Und also kann man sich eine Umarmung kaufen für 50 Cent oder so? Was ist das absolut Billigste? Und was kostet schon was? Also wenn ich sie jetzt einfach umarmen würde, würde das schon was kosten? Oder also wie funktioniert das? Aber es funktioniert tatsächlich nicht so. Sie meinte, dass man sich tatsächlich eher Zeiten kauft und dann in der Zeit machen kann, was man will. So in der Richtung. Um das gar nicht so einzelpreismäßig funktioniert. Allerdings hat mir eine andere an dem Abend gesagt, dass es anders funktioniert. Also anscheinend gibt es da auch keine so eine allgemeine Preise. Es war eine wilde Nacht. Es war eine crazy Nacht. Ich glaube, ich habe an dem Abend noch nie mit so vielen Frauen gesprochen wie an diesem Abend. Also huiuiui, sag ich mal. Hallöchen. Aber ja. Das war der zweite Fehler, glaube ich, diese Woche. Interessant. Ich glaube, wir sind noch durch, ne? Ja, liebe Leute, mit dieser Knallanekdote. Oh Mann, jetzt stehe ich hier in runtergelassener Hose da. Irgendwie hab 160 Euro gezahlt, irgendwie. Du, ich bin auch wieder, das ist so ein Feld, wo ich auch gar nicht mit klarkomme. Ich war auch mal in Berlin, da kennst du dich aus, aber ich weiß nicht genau, Ecke Friedrichstraße. Ja. Da ist auch so ein Straßenstrich, wo auch dann auch wirklich aber auch Edelnutten, wie man dazu sagt, glaube ich, weiß ich auch nicht, stehen dann da rum und sprechen dann auch an. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein edleres Etablissement. Es ist eine Straße, aber es ist, glaube ich, eine edle Straße. Ein edles Etablissement, zu dem die halt gehören. Und da habe ich auch mal ein bisschen mit einer Prostituierin gesprochen. Und das ist schon ganz interessant, weil man selber auch immer die ganze Zeit denkt, also tun die einem leid oder machen die das wirklich, ja, weil sie Bock darauf haben? Das ist eine essentielle Frage, ne? Was natürlich auch stark mit der Anziehungskraft zusammenhängt. Ne? Also reden die sich ja auch selber schön, ja, und sagen, gut, ich mache das ja so. Und man sagt, gut, die tun mir nicht leid, weil die haben sich offensichtlich für diesen Weg entschieden. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, gut, die wissen ja nicht, was sie besser finden würden, weil sie haben ja noch keinen, sie haben anscheinend keinen anderen Job. Also vielleicht wären sie eine sehr glückliche Schuhverkäuferin. Ja, das kann schon sein. Und ich habe sie auch gefragt, so wie lange sie das noch machen will. Also ich frage mich, ob da die Frauen, die das machen, ich gehe immer davon aus, dass sie konstant denken, so schnell wie es geht raus hier. So schnell wie es geht. Ja, ich will einfach nur eine gewisse Summe zusammenkriegen. Ich will den einen Macker, den einen Millionär angeln, der gibt mir wahnsinnig viel. Oder am besten Fall holt er mich hier raus irgendwie. Und dann bin ich raus. Oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Prostituierten, die in dem Business sind und dann halt sagen so von wegen, ja, das ist mein Business und ich will da die Beste der Welt werden. Ich habe jetzt auch einen Wandershop aufgemacht. Also ein bisschen so mit einem Qualitätsdenken. Ich habe eine Facebook-Seite, sowas, ja. In der Richtung. Aber meinte sie auch so von wegen, ja, ich weiß nicht, morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat. Also sie meinte, hat schon durchklingen lassen, so dass das halt nicht so Ding ist. Wo ich mir auch denke, wie respektlos ist es eigentlich, eine Prostituierte zu fragen, wie lange sie das noch machen will? Weil man ja natürlich automatisch impliziert, dass sie einen richtig beschissenen Job hat. Was sie ja tatsächlich auch hat. Aber kann man ihr das so ins Gesicht sagen? Nee. Weil ich meine, die arme Frau, die arbeitet gerade, die hat noch eine fucking 6-Stunden-Schicht vor sich und da kommt irgend so ein scheiß Depp zu ihr und sagt, sag mal, du hast schon einen richtig scheiß Job, oder? Also das ist wirklich, da habe ich mir im Nachhinein auch echt Gedanken gemacht, so von wegen, eigentlich ist es schon sehr respektlos, ja, das zu fragen. Aber ich meine, die wird sich das ja wahrscheinlich auch selber ständig denken und die wird wahrscheinlich auch nicht immer mit dem besten Gefühl. Auf der anderen Seite gehst du auch zum Comedian hin und sagst, du hast ja schon einen ganz geilen Job. Ja gut, aber das ist was anderes, weil der einen geilen Job hat. So. Ja, nein. Also bei Comedians ist ja auch viel kaputt im Kopf. So. Also man kann ja immer... Ja, aber das ist was komplett anderes, als ja, wenn du zu einer nee. Ey, dein Job ist so fucking beschissen, dass ich dich das deswegen ist, ausfalle. Nein, du bist nur deswegen interessant, weil du einen scheiß Job hast. Du gehst erstmal per se davon aus, dass der Job... Du klassifizierst erstmal mit deinen Gedankengängen, steckst du die Jobs in Schubladen. Ja. Gut oder schlecht. Ja, klar. Das ist beides mal falsch. Und beides mal ist der Job des Comedians nicht mega geil und mega entspannt und mega krass, easy zu leben. Auf der einen Seite ist aber das vielleicht auch nicht der schlechteste Job, sondern... Ja, ich meine, ich habe ja auch generell nichts gegen Prostitution. Aber ich denke, ist es vielleicht einfach ein scheiß Move, wenn du einen Job hast und Leute den ganzen Tag zu dir hinkommen und sagen, dein Job ist richtig scheiße. So, das ist dann auch so, selbst wenn du einen Job gerne machst, fühlst du dich ja schlecht, weil du immer denkst, durch den Augen der anderen bin ich halt total nichts wert irgendwie und total scheiße, weil ich diesen Job mache. Und auch selber, wenn man mit sich vielleicht im Reinen ist und das einigermaßen gerne macht, dann ist es ja trotzdem irgendwie assi, das zu machen. Deswegen weiß ich nicht. Ist es spannendes Thema. Dankeschön für die Folge. Podcast UFO 35, Prostitution, unsere Special-Folge. Wir hoffen, dieser kleine Themensprung hat euch ein bisschen gefallen. Ja. Und ihr bleibt uns treu. Spannende Diskussion, behalten wir euch vor für die nächste Folge. Und wir schreiben Text. Wir werden das machen. Falls ihr wirklich Bock habt, uns zu unserem Traumhaus zu verhelfen, auch dann spendet... Machen wir es ja nicht, dann muss ich das Geld wieder zurücküberweisen. Das war sau anstrengend. Die nächste Hinterziehung. Aber wie sollst du das der Steuer erklären? Schreibt einfach mal bei Verwendungszweck für die Spende vielleicht rein. Entweder das Haus oder Rocket Beans Tour. Weil wie gesagt, wir sind bald bei Rocket Beans in Hamburg, moderieren, haben Spaß, haben eine coole Zeit, wollen mit ein paar Prostituierten sprechen, schlafen und... sprechen. Wollen wir mal eine Prostituierte einladen? Also wirklich jetzt mal ganz im Ernst, falls ihr Prostituierte seid oder eine kennt und gerne in den Podcast kommen würdet oder auch eine Pornodarstellerin, würde mich auch interessieren. Ja, das stimmt. Mit der kann bestimmt total, also wenn die da irgendwie Bock drauf hat. Ja, man denkt immer, man kann mit denen super reden, aber meistens ist es einfach eine andere Welt, die wir hier leben. Ja, aber ist ja interessant, mal in diese Welt einzusteigen so. Ja, wir haben sogar Schwierigkeiten, in Welten einzusteigen, die exakt unserer entsprechen, wie Maxi Stettenbauer. Wir sollten vielleicht erstmal eine Frau einladen und einfach mal generell gucken, ob wir es hinkriegen, mit einer Frau zu reden. Ja, genau. Und dann vielleicht nachdenken, ob wir mit einer, der komplett außerhalb von unserem Kosmos lebt, es hinkriegen. Auf jeden Fall, schreibt uns auch, also falls ihr gute Ideen habt für einen Text, ihr könnt auch gerne einen eigenen Text schreiben, 200 Wörter und uns den schicken. Wir geben euch 200 Euro. Und wir geben euch 200 Euro und ihr dürft uns dann mal besuchen. Ihr kriegt dann ein Zimmer in unserer Villa. Und ansonsten, was auf jeden Fall noch in den Text rein muss, schickt uns einfach Ideen und Sachen. Schreibt uns nette Kommentare, nette Reply. Wir freuen uns auf alles, was ihr so zu bieten habt in euren kleinen, dummen Gedächtnissen. Das war's von uns. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.